war ein ruhiger Ort, bevor du hier aufgetaucht bist. Zwar der Arsch der Welt, aber ruhig. Wem sagst du das?